die man in der Jahiliyyah gelehrt hat. Ja? Nachdem der Islam gekommen ist, nachdem die Sunna des Propheten gekommen ist und die Rechtleitung, ist es seine Pflicht, sich von dieser Jahiliyyah loszusagen. Ja? Weil es besteht die Möglichkeit, wenn du etwas von Islam lernst und es ist dir klar geworden, du es aber nicht befolgen willst, ja? Und das Gegenteil machst von dem, was Koran und Sunna von dir verlangen, dass du ein Munafik bist, ein Heuchler. Ja? Und sehr oft werden wir Brüder sehen, unsere Brüder. Sie haben so viele Eigenschaften von Munafikin, dass du, wenn du ihn siehst, schüttelst du nur den Kopf und sagst, wie geht das? Welcher Sheikh hat in diesen Mist eingeredet, dass er sich so benimmt oder dass er, ja? Dass er die Religion auf diese Art und Weise praktiziert? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayo. Inshallah ta'ala, wir kommen, wenn wir über Spaß reden, dann können wir die Munafikin nicht überspringen. Wenn wir über Spaß sprechen, Spaß im Islam, dann können wir die Munafikin nicht überspringen. Gar nicht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Munafikin, als sie Kufr gemacht haben, was haben sie gesagt zum Propheten Sallam? Kunna nahudu wa nalab. Ja, Rasulallah, wir haben nur Spaß gemacht. Wir haben gespielt und Spaß gemacht. Was sagt der Prophet Sallam? La ta'tadhiru. Kad kafartum ba'da imanikum. Tut euch nicht entschuldigen. Ihr seid Ungläubige geworden, nachdem ihr Gläubige wart. Also, man kann aus dem Islam raustreten mit Spaß machen. Ja? Du machst Spaß. Du hast es nicht ernst gemeint. Indem du gesagt hast, schau dir den Bart an, sieht aus wie Besen. Zum Beispiel. Oder du sagst, schau dir den an, wie er betet. Keine Ahnung, er macht Gymnastik. Du machst dich über das Gebet lustig. Ja? Oder du reißt Witze auf Kosten des Islams. Das ist Kufr bei allen islamischen Gelehrten. Das ist zum Beispiel eine Art von Spaß machen, die Kufr ist. Wenn du auf diese Art und Weise Spaß machst, bist du Kafir. Bei allen islamischen Gelehrten. Und es gibt andere Arten von Spaß machen. Zum Beispiel, indem man lügt. Ja? Dass man lügt. Du erzählst eine Lüge, damit die anderen lachen. Das ist eine große Sünde. Und das Lügen selber ist von den Zeichen der Munafikin. Weil der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, Ayatul Munafiki talat. Iza hadatha kadab. Wenn er redet, dann lügt er. Also, der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, die Eigenschaften des Munafiks sind drei. Ja? An erster Stelle, Iza hadatha kadab. Wenn er redet, dann lügt er. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das Schlimme ist noch, wenn du absichtlich lügst. Und damit du Spaß machst, dann musst du mit Absicht etwas erzählen. Weil unabsichtlich Spaß machen ist, geht nicht. Das nennt man nicht Spaß machen, sondern das nennt man, ja, irgendein Mist überhaupt, also unabsichtlich gesagt. Wenn es unabsichtlich ist, na was? Wir verschonen ihn. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ayo, wir werden schon noch was dazu sagen, mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Abu Huraira, radiallahu anhu, überliefert und sagt, Qalu, die Sahaba, die Gefährten des Propheten, sagten zum Propheten, Ya Rasulullah, inneke tu da'ibuna. Ya Rasulullah, du machst mit uns Spaß. Also, nicht in dem Sinne, du machst mit uns Spaß, erzählst uns, sondern du machst auch mit uns manchmal so Späße und, also bringst uns zum Lachen und so, sagst so lustige Sachen. Aywa. Was sagt der Prophet Sallam? Inni la aqulu illa haqqa. Ich sage euch aber nichts außer Wahrheit. Ich mache zwar mit euch Spaß, aber ich sage nur die Wahrheit. Was können wir aus diesem Hadith verstehen? Dass wenn du Spaß machen willst, musst du Wahrheit erzählen. Du kannst nicht eine Lüge erzählen. Du sagst, ja, treffen sich zwei Priester, keine Ahnung was. Ja? Ist das wahr? Hast du das gehört? Hast du das gesehen? Nein. Das ist, habe ich mir ausgedacht. Das hat eine Lüge erzählt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Oder du kommst und sagst jemandem, schau dich an, du siehst aus wie, keine Ahnung, wie ein Affe oder wie ein Elefant oder so. Du hast gelogen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Und zweitens, wenn du jemanden beleidigst oder wenn es eine Beleidigung ist, dann kann es niemals gleichzeitig Spaß sein. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was sagen die Salaf, rahimahumullah ta'ala, über diese verbotene Art von Spaß machen? Al-Mizahu, das der Spaß machen, huwa al-Shatima, Spaß machen mit jemandem, das ist wie beschimpfen, Ha? Nur, dass aber keiner böse auf den anderen ist. Das ist diese verbotene Art von Spaß. Wie zum Beispiel bei den Kuffar. Ich kann mich erinnern aus der Jahiliyya. Na? Einer bei den Eigenschaften der Kuffar, also den Kuffar, der Kuffar, die sich also zum Kufr begangen haben. Orthodox und was weiß ich was alles noch. Ha? Und wir haben uns zum Islam bekannt. Obwohl von diesem Islam gab es überhaupt nichts. Und jeder, der so war wie wir, jeder, der so ist in dieser Zeit, wie wir damals, ist ein Kafir. Ohne Wenn und Aber. Und er ist nicht entschuldigt mit seinem Jahl. Vielleicht ist er entschuldigt mit seinem Jahl. Allahu alam. Auch nicht. Jeder kann an die Wahrheit kommen, nur wieder nicht. Das ist jetzt eine andere Geschichte, dass wir nicht vom Thema ablenken. Na? Die Kuffar haben damals miteinander Spaß gemacht. Sie schimpften sich gegenseitig Mutter und Schwester und die schlimmsten Beleidigungen und du bist so und du bist das, ekelhaftes Zeug. Aber die sind noch immer Freunde. Ja? Und nichts ist, die lachen alle. Ja? Diese Art von Spaß ist Spaß der Jahiliyyah, Spaß der Kuffar, Spaß der Munafikin. Und diese Art von Spaß machen ist Haram. Ist das klar? Der Professor hat mir gesagt, ich mache zwar mit euch Spaß, aber ich sage nur die Wahrheit. Der Professor Sallam, einer seiner Arten, wie er Spaß gemacht hat, hat er gesagt, kennt ihr den? Und ich sagte, wer? Ja, Rasulullah, der sagt, der mit den zwei Ohren. Der Mann mit den zwei Ohren. Jeder Mensch hat zwei Ohren. Aber der Professor Sallam hat auf diese Art und Weise Spaß gemacht. Alayhi salatu wassalam. Schöne Art und Weise Spaß zu machen, wallah. Ja? Er hat niemanden beleidigt und hat auch nicht gelogen. Der war alayhi salatu wassalam. Na. In einer anderen Überlieferung von Bekr ibn Abdullah qale, kana ashabu Nabi sallam yatabadahuna bil bittikh, fa idha kanat al haqa'iq kanu hum al rijal. Die Gefährten des Propheten sallam, sie haben auch gespielt und Spaß gemacht und so, aber wenn es wirklich ernst wurde, dann waren sie wahre Männer. Das Gegenteil von den meisten in unserer Zeit, die sich zum Islam bekennen. Ja? Wallah. Was bedeutet, dass du ein echter Mann bist? Echter Mann bedeutet es, dass du dem Propheten gehorchst. Ja? Dass wenn du hörst, sagt Allah und sagt Rasulullah, dass du gehorchst, dass du zuhörst und lernst und nicht miteinander unterhaltet. Hört damit auf, ich sehe euch von Anfang des Vortrags, ihr unterhaltet euch. Ja? Schluss ist damit, barakallahu fikum. Wenn ihr hören wollt, wenn nicht, dann Masalam. Schaut jetzt, barakallahu fikum. Echte Männer sind die, die hören, sagt Allah und sagt ein Prophet und dann machen sie das, was Allah ihnen befehlt und sein Prophet alaihi salatu wassalam. Ja? Die hören, sagt Allah und sagt Prophet und das Gegenteil von dem machen. Was sind sie, wenn nicht Munafikin? Wallah. Zum Beispiel, ein Beispiel. Wieso ist zum Beispiel Diskothek haram für uns Muslime? Wieso? Weil Diskothek kannst du auch eine Sammlung der Harame nennen. In Diskothek hast du eine Sammlung. Du hast was? Musik an erster Stelle. Alkohol. Frauen. Drogen. Tanzen. Esch. Zigaretten. Dann Schismo. Ichtilat. Wie nennt man Ichtilat? Vermischung. Vermischung der Männer und der Frauen. Und Sina und so weiter und so weiter. Ja? Deswegen ist eine Muslim haram, auf so einem Platz zu sein. Schaut jetzt, barakallahu fikum. Wenn wir einige dieser Eigenschaften auch woanders finden, ist es dann erlaubt, dass du dort verweilst oder dass du deine Zeit dort verschwendest? Zum Beispiel ein Boxclub, in dem Musik rennt die ganze Zeit. Ja? Musik ist haram und du darfst es nicht hören. Abdullah ibn Umar, ja, geht mit Nafia auf der Straße und hört irgendwo dort Musik. Was sagt er? Er steckt sich die Finger in die Ohren, ja? Und dann fragt der Nafia, sind wir schon vorbei? Ist das schon weg? Wenn er sagt ja, dann nimmt er seine Finger aus den Ohren. Obwohl er das nicht machen musste, weil er hat nicht diese Musik gelassen an erster Stelle. Und zweitens, er hat keine andere Wahl. Er muss da vorbeigehen. Und irgend so ein Schwachkopf hat dort, macht Musik, man hört sie. Ja? Aber wenn du in einen Raum kommst, wo Musik spielt, die ganze Zeit, womit willst du das entschuldigen? Die einzige Entschuldigung ist, du bist im Gefängnis. Und dein Zellkamerade, du kannst ihn nicht in die Fresse hauen, weil er vielleicht stärker ist. oder die Zelle, die neben eurer Zelle ist, die hören Musik oder was weiß. Du kannst nichts dafür. Du bist ein Gefangener, was willst du machen? Ja, das könnte vielleicht eine Entschuldigung sein. Aber dass du freiwillig in einen Boxclub gehst, wo die ganze Zeit Musik rennt und du kannst nicht sagen, Schluss damit oder zudrehen, womit entschuldigst du, dass du in diesem Boxclub bist? Womit? Weil du trainierst? Hat Allah dir befohlen, dass du trainierst? Nein. Hat Allah dir verboten, dass du Musik hörst? Ja. Was ist stärker? Ja? Der Verbot. Sogar wenn dir Allah befohlen hätte zu trainieren, wäre der Verbot, Musik zu hören, stärker als das, als der Befehl. Die Verbote sind stärker als die Befehle. Deswegen sagt der Professor Mess, Mane heitukum anhu feintehu. Das, was ich euch verbiete, sofort aufhören, in Tehu. Aufhören. Wama amartukum bihi, fa'atu bihi mastata'tum. Und das, was ich euch befohlen habe, macht es, so viel ihr die Möglichkeit habt dazu. Der Prophet befehlt dir etwas. Wenn du es nicht kannst, bist du entschuldigt. Und Allah sagt, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah verpflichtet nicht deine Menschen über seine Möglichkeiten. Ja? Allah verpflichtet dich nicht, dass du etwas machst, wenn du es nicht kannst. Ja? Aber wenn Allah dir etwas verbietet, mach es nicht. Was ist die Entschuldigung? Was? Ja? Und nicht nur das. Wenn wir unsere Brüder fragen, wieso trainierst du denn im Club, wo Musik die ganze Zeit läuft? Die ganze Zeit. Womit will er seinen Aufenthalt in diesem Raum entschuldigen? Womit? Ich will nur eine Entschuldigung. Nicht von euch. Alhamdulillah, keiner ist. Aber was sind die Entschuldigungen, was jemand nennen könnte, zum Beispiel? Zum Beispiel, sagt irgendein Mist, irgendein Blödsinn. Ja? Nicht von euch, sondern von dem, was sie sagen würden, wenn sie das hören würden, was wir hier erzählen. Ich will jetzt sagen, Buchstuben. Ja, das ist blödeste Ausrede, wallahi, die ich je gehört habe. Eine andere. Das ist aber keine Entschuldigung. Ist das eine Entschuldigung? Nein, er soll zu Hause trainieren. Kann er nicht, dann soll er das trainieren lassen. Er soll laufen gehen, neben der Donau. Oh, Allahu Akbar. Soll in den Wald gehen laufen. Warum trainiert er überhaupt? Warum? Was ist der Sinn? Wie sind seine Gebete, wenn man sie mit Training vergleicht? Wie viel Zeit gibt er für das und wie viel Zeit gibt er für das? Ja? Wie viel lernt er von Koran und Sunna, seiner Religion? Er will ein Muslim sein, hat keine Ahnung vom Islam. Und wie viel trainiert er? Er lernt ja? Kampfkunst. Aber er erlernt nicht seine Religion. Vergleichen wir mal, für was opfert er mehr seine Zeit? Ja? Noch irgendwelche Entschuldigungen oder Ausreden und so weiter. Aber Allah, es gibt keine, Brüder. Ah, jo. Ja, zum Beispiel Fitness. Es gibt läuft die ganze Zeit Musik. Ja. Also Koran ist zu viel. Hörst du die Musik? Also ja, Koran eingestellt. Hörst du nicht. Hörst du nicht. Inshallah, das ist könnte vielleicht, wie sagt man das, eine Hehler sein, damit man inshallah die Musik nicht hört. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Ayo. Schon mal eine gute Idee, inshallah. Ja? Wenn es Frauen sind, dann ist es ein zweiter Grund, dass es haram ist. Frauen sind gefährlicher als Musik. Ja? Ayo. Frauen sind gefährlicher als Musik. Noch was zu diesem Thema. Allahumma stan, und wir haben so viele Themen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mit Mädchen treffen und mit dir ausgehen. Ja? Was ist damit? Das ist schlimmer als Boxen zu trainieren in einem Club, wo Musik läuft. Wallah, wallahi ladim, ich sag's euch. Ja? Und ihr könnt jedem Bruder das sagen, der anwesend ist, der müsste es nicht sagen, er kann selber hören. Jeden, der nicht anwesend ist, ja? Wenn ich mit einem Mädchen auf der Straße spazieren gehen würde, oder sonst irgendwo, wo man mich nicht sieht, eine Frau, mit der ich nicht verheiratet bin, ja? Und der ich nicht Mahram bin, wallahi, wenn ich mich mit der treffen würde, ich würde mich wie ein Munafik fühlen. Wie ein echter Munafik. Ein Heuchler, der sich als Muslim ausgibt, ja. Aber seine Jahiliyyah versteckt er noch immer in seinem Herzen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und das ist, wir haben nur einige Sachen erwähnt. Allahumma stan. Wie kann jemand mit seinem Bart kommen und sagen, ja Bruder, ich trainiere, dort ist Mugwe, was soll ich machen? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unsere Aufgabe, Brüder, ist, dass wir uns in dieser Welt schon vorbereiten. Für unsere Ehe. Für unsere Antworten, die wir Allah geben werden, Yawm al-Qiyamah. Bereiten wir uns diese, in dieser Welt schon vor. Das heißt, Muhasaba. Damit du mit dir selbst, abrechnest, bevor Allah mit dir Yawm al-Qiyamah abrechnet. Damit du sagst, was werde ich dazu sagen? Wirst du wirklich vor Allah dich stellen und sagen, ja, was soll ich machen, was kann ich dafür? Ist das deine Entschuldigung vor Allah, Yawm al-Qiyamah? Dass du sagst, du vergoldest deine Zeit in einem Musikladen oder in keine Ahnung, Diskothek oder Kaffeehaus und so und so und so und so und hast deine deine Religion sowas von vernachlässigt, dass du sie vielleicht auch nicht mehr hast. Was wirst du Allah sagen? Das ist das, was Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Huzaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu sagt, in der Zeit des Propheten s.a.w. Huzaifa ist ja ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten s.a.w. Er sagt, in der Zeit des Propheten s.a.w. Ein Mann sagt ein Wort. Wegen diesem Wort wurde er zum Munafik. Wir haben ihn für einen Munafik, gehalten. Wegen einem Wort. Und ich höre jetzt von euch, 10-mal sagt einer von euch dieses Wort oder so ein Wort. Bei nur einer Jalsa, nur bei einer Sitzung. Das war also nicht vor langer Zeit. Der Huzaifa spricht mehr an die Tabi'in, seine Generation. Er sagt, in der Zeit des Propheten, ein Mann sagt ein Wort, wir haben ihn wegen diesem Wort als Munafik gehalten, als einen Heuchler. Und manche von euch sagen solche Wörter bis zu 10-mal bei einer Sitzung. Subhanallah. Und er schert sich überhaupt nicht darum. Nichts. La hawla wa la quwwata illa billah. Ist es nie jemanden von diesen Brüdern, die mit der Religion spielen, ist ihm nie in den Sinn gekommen, dass er sich selbst fragt, bin ich ein Muslim oder nicht? Wallahi, wenn jemand zu dir kommt und zu dir sagt, du benimmst dich wie ein Munafik, wie reagiert ein Muslim auf diese Antwort, auf diese Aussage? Du sagst zu mir, ich bin ein Munafik, du bist ein... Nein, Wallah. Sondern du denkst wirklich nach über das, was er dir gesagt hat. Denk gut nach, wenn jemand von den Brüdern zu dir sagt und kommt und sagt, du benimmst dich wie ein Munafik, dann denk gut darüber nach. Wallahi, das ist keine Beleidigung. Vielleicht stimmt das wirklich. Wenn Omar ibn al-Khattab Huzaifa nachrennt und sagt, bitte sag mir, bin ich einer von diesen Munafikin, weil der Professor Name hat seinen Sir, wie sagt man Sir? Geheimnis hat er dem Huzaifa radiallahu anhu hat er verraten und gesagt, Munafikin unter uns sind der und der und der und der und der hat ihm die Liste von den Munafikin gesagt. Und Omar ibn al-Khattab, einer der Besten, kommt zu Huzaifa und sagt, bitte sag mir, bin ich dabei auf dieser Munafikin-Liste? Huzaifa sagt, bist du nicht, du bist nicht dabei. Aber ich werde nie wieder jemanden, nach dir werde ich niemanden sagen, ob er dabei ist oder nicht. Aber dir sage ich, du bist nicht dabei. Omar macht sich Sorgen, bin ich Munafik oder nicht? Hanzala, radiallahu anhu, ein anderer Sahabi. Hanzala, radiallahu anhu. Ein Sahabi kommt zu ihm und begrüßt ihn und sagt, Salam alaikum, wie geht es dir? Was sagt er zu ihm? Er sagt, Nafaka Hanzala. Hanzala ist Munafik geworden. Er fragt ihn, wie geht's dir, Hanzala? Er sagt, Hanzala ist Munafik. Er sagt über sich selber, ich habe Nifak gemacht. Er sagt, wie kannst du sowas sagen? Er sagt, Subhanallah, wie nicht? Wir sitzen beim Propheten s.a.w. Und er erzählt uns über Jahannam und Jannah. So, als ob wir uns mit eigenen Augen sehen würden. Und wir hören und wenn wir aber rausgehen, unsere Frauen, unsere Kinder, unser Vermögen, unsere Arbeit und so, wir vergessen all das, was der Prophet s.a.w. uns erzählt hat. Subhanallah. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, erst, du benimmst dich wie ein Munafik, dann setz dich hin, überleg, denk nach. Schimpf nicht, weil Omar radiallahu anhu sagt, nur ein echter Munafik ist sich sicher vor dem Nifaq. Nur ein echter Munafik wird sagen, Wallah, ich bin nicht Munafik. Wallah, ich bin echter Mu'min. Wallah, ich bin. Aber einer, ein wahrer Mu'min, nur ein wahrer Mu'min ist sich nicht sicher bei Nifaq und sagt immer, Wallah, Allah weiß, was da ist. Vielleicht bin ich wirklich. Mein Herz ist krank geworden. Vielleicht habe ich ein Problem. Vielleicht. Fragst ihn, wieso gehst du dir das sagen? Was soll ich machen? Fragst den anderen, was? Er sagt, ja, ich liebe sie. Was du nicht sagst. Ja, ich liebe sie. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Und wo ist Allah? Liebst du Allah nicht? Ja, schon. Denk nach über deine Aussagen. Das sind Aussagen von Munafikin. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. So viel zu, also zu diesem Hadith. Die Sahaba haben Spaß gemacht. Haben miteinander Spaß gemacht. Aber wenn es wirklich ernst wurde, dann waren sie echte Männer. Die haben nicht mit Allahs Tabarakatala Religion gespielt. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Aywa, hier noch ein Beispiel von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, er erwähnt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam so Spaß gemacht hat und sagt, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال أنا حاملك على ولد ناقة قال يا رسول الله وما أسنى بولد ناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النؤق. Ein Sahabi kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagt, يا رسول الله, hast du auch ein Reittier für mich? Ja? Ein Tier, worauf ich auch reiten kann, dass ich mit dir mitgehe. Ja? Und der Prophet sagt, ich werde dich also reiten lassen auf einem Kind oder das Junge von einem Kamel. Und der Sahabi sagt, ja Rasulullah, was mache ich mit einem Jungen, also vom Kamel? Ja? Und der Prophet sagt, ein Kamel bringt auf die Welt nichts anderes als Kamele. Versetze mich, Barakallahu fikum. Das ist ein Junge von diesem Kamel. Aber vielleicht ist dieser Junge schon groß. Versetze mich, Barakallahu fikum. Ja? Wie zum Beispiel, wenn ein alter Mann, er ist 80, ja? Er sagt zu seinem Sohn, der ist 60, mein Sohn, mein Kind, er ist mein Kind, er ist mein Sohn. Aber beide sind erwachsen. Versteht ihr diese Art, wie der Prophet seine Spaß gemacht hat? Er hat gesagt, Halas, ich trage dich auf Kind von diesem Kamel. Er hat gesagt, ja, Rasulullah, was mache ich mit diesem Kind? Der Prophet sagt, okay, was bringen die Kamele auf die Welt? Außer andere Kamele. Und dieser Kamel, egal wie alt dieses Kamel ist, es ist immer jünger als die Mutter sozusagen. Aywa, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi, Habibi, ich sag's euch. Ja, mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam einmal gewesen zu sein, ja, du stirbst als Sahabi. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber wir haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so gute Gelegenheiten gegeben. Ja. Wir könnten auch zu dieser Gruppe gehören, mit Allahs tabarak ta'ala erlaubt ist, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, sie sind meine Brüder. Die sind meine Brüder. Eine Gruppe, die kommen wird in der Zukunft. Und die Sahaba sagen, ja, Rasulallah, was sind wir? Er sagt, ihr seid meine Sahaba, meine Freunde, meine Gefährten, meine Unterstützer, aber die sind meine Brüder. Ja? Die würden ihre Familie und alles würden sie opfern, um mit mir sein zu können. Ja? Und das ist deine Sunna, die du lebst, die Sunna, die du praktizierst in deinem Leben, die Religion, wie viel Sorgen du dir machst, subhanallah, für den Tag, an dem du vor Allah stehen wirst. Ja? Das ist ein Zeichen eines guten Herzens, eines Herzens mit Iman, la hawla wa la quwwata illa billah. Aber nicht diese faulen und blöden Ausreden, la hawla wa la quwwata illa billah. Diese blöden Ausreden. Wieso drehst du in einem Club, wo Frauen sind und Musik? Nein, wallahi, dieses Thema macht mich wirklich irgendwie wütend. Wallah. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Und immer die gleichen Ausreden. Was soll ich machen? Hör damit auf! Was soll ich machen? Wo soll ich hingehen? Nirgends. Geh überhaupt nicht. Ja? Ist es besser? Es ist besser, als dass du was machst, etwas, was haram ist. Weil auch wenn du morgen, ja, ein richtiger, wie sagt man das, Muskelprotz wirst, oder Europameister, oder Weltmeister, oder Olympiameister in, was weiß ich, Boxen, oder was weiß ich was, denkst du denn wirklich, Allah wird dir Bereke geben in einer Sache? Ja? In einer Sache, die du mit Haram erreicht hast. Ja? Du hast zum Beispiel Drogen gedealt und wurdest ein reicher Mann. Ja? Und jetzt hast du Bart wachsen lassen, hast begonnen zu beten und sowas. Nein, ja, aber das nützt gar nichts. Ja? Das würde vielleicht nützen, wenn du als Kafir diese Arbeit getan hättest. Ja? Und dann nimmst du Islam an. Halas, das, was in der Jahiliyyah war, wird sich was? wird gelöscht. Die schlechten Taten verwandeln sich in gute Taten. Aber du weißt die ganze Zeit, dass Drogen Haram sind. Im wahrsten, also in jedem Sinne. Nehmen, verkaufen, weiterleiten, verchecken und so weiter und so weiter. Ja? Und du sagst, na, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Dann sagst du, okay, jetzt höre ich damit auf, jetzt habe ich genug gespart, jetzt mache ich. Nein, Allah. Seit du wusstest, dass es Haram ist, machst du Haram und Allah wird dir keine Baraka geben, auch wenn du ein Millionär wirst. Ja? Und seitdem du wusstest, dass Musik Haram ist und dass du dich mit Frauen vermischt, ja? Wird dieses Training, was du da machst, ja? Es gibt keine Baraka. Es gibt keine Baraka. Du hast zwar, wurdest ein guter Boxer, ein guter Ringer, ein guter, was weiß ich, Fighter, ja? Bist dazu mit Harame, durch Harame gekommen, ja? Am Ende wird es keine Baraka geben. Ja? Deswegen nennst du mir einen Barakallahu fikum. Einen, der weiß, dass Musik Haram ist und dass es Haram ist, mit Frauen zu trainieren in Clubs und so weiter und so weiter. Nennt mir einen, der ein guter Muslim ist. Nur einen will ich wissen. Nur einen. Nennt mir nur einen einzigen, der ein guter, für den man sagen kann, er ist ein guter Mu'min. Ich kenne keinen einzigen. Ob es den Brüdern passt, was sie hören oder nicht, ich kenne keinen einzigen. Keiner von denen ist ein guter Mu'min. Ob es ihnen passt oder nicht. Und Wallahi, ihr könnt es ihnen sagen. Sag's ihnen ruhig. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Er ist ein guter Boxer. Gut. Mashallah, tabarakallah. Ja? Wir werden sehen, was mit ihm passiert ist. Weil er ist nicht einer von denen, die nicht wussten, dass das Haram ist. Er wusste das und er weiß das. Und es ist nicht einmal gesagt worden, sondern es wird immer wieder gesagt. Aber er geht weiter seinen Weg. Hamas, geh weiter deinen Weg. Aber wir werden auch nicht aufhören zu reden. Ja? Er wird böse. Allah wird auch böse, wenn wir schweigen. Ja? Was ist dann? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allahu musta'an. Der Prophet s.a.w. sagt, derjenige, der Allahs Zufriedenheit möchte, ja? Derjenige, der Allahs Zufriedenheit möchte, er will, dass Allah zufrieden ist. Ja? Auch wenn er dabei die ganze Menschheit, ja, böse macht, die werden zornig auf ihn. Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm zufrieden sein und er wird ihn vor der ganzen Menschheit beschützen und bewahren. Allah wird auf seiner Seite sein. Und was willst du Besseres, wenn Allah auf deiner Seite ist? Du, die ganze Menschheit ist gegen dich. Und dir egal, Hauptsache Allah ist zufrieden. Und derjenige, der will, dass die Menschen mit ihm zufrieden sind, obwohl Allah mit seinen Taten unzufrieden wird, ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn den Menschen überlassen. Alas, willst du, dass die Menschen zufrieden sind mit dir? Alas, wir überlassen dich den Menschen. Und der Mensch kann sehr böse sein. Ja? Sehr, sehr böse. La hawla wa la quwwata illa billah. Und dem wirst du überlassen. Du wolltest Allah nicht gehorchen. Du wolltest nicht seinen Schutz. Alas, ja, nimm die Kuffara, seine Awliya. Hasbunallahu ni'mal wakeel. Die Leute werden böse sein, wegen das, was ich sage. Aber hoffentlich werden, inshallah ta'ala, also beginnen, inshallah ta'ala, darüber nachzudenken, dass mit Haramen nicht zu spaßen ist. Mit Haramen spaßt man nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Haramen bewahren. Ich verstehe es. Wir leben in einer Umgebung, die voller Harame ist. Ja? Es ist schwer. Ich weiß es. Keiner braucht also sagen oder denken, was glaubt der, wo er ist, oder in Mekka oder in, was weiß ich, in Saudi-Arabien? Nein, das sage ich nicht. Es ist schwer für jeden. Aber gib ein bisschen Mühe, Allahu Akbar. Bemühe dich, kämpfe. Allah wird dich inshallah unterstützen. Aber wenn du alles auf die leichte Schulter nimmst und sagst, ja, das geht schon und das passt schon, was soll ich machen? Es gibt nirgends Halalfleisch. Ja, ich muss mal auch Fleisch essen. Ich bin ein Fleischfresser oder was? Es ist besser, dass du nie Fleisch isst. Nie in deinem ganzen Leben, seitdem dich deine Mutter geboren hat, dass du nie Fleisch probiert hast. Hast du mal Fleisch probiert? Sagst du, nein, Wallah, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Fleisch gekostet. Das ist besser, als dass du ein Stück Fleisch isst, was Haram ist. Natürlich mit Absicht. Ja? Allahu musta'an. Hasbun Allahu ni'mal wakeel. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ich kann mich nicht einmal an einen, ja, das war in der Jahiliyyah. Ja? Ich war damals noch klein, noch jung. Er war älter als ich. Aber er hat U getan, als wäre er der U-gute Muslim. Ja? Und es kam mir auch so vor, ich kannte ja den Islam nicht. Jeder kommt und spielt den U-Muslim. Du kannst ja nicht sagen, wenn du immer sagst, hey, aufpassen, ich bin der Muslim, du bist Jahin. Hey. Auf einmal plötzlich, dort ist so ein Würstelstand. Ja? Und er kauft sich ein Hotdog. Und ich sage, ist das nicht Haram? Er sagt, ich pack's nicht mehr, ich hab so einen Hunger. Ich dachte mir, Allah, was soll denn das sein? Er hatte das nicht aus. Ha? Ich habe zwar, das war mir schon interessant, komisch. Hunger treibt ihn dazu, dass er Hotdog isst, dann ist überhaupt kein guter Muslim. Sogar damals, subhanallah, wallahi, ist mir sofort eingefallen, das ist ein, das ist nur ein Schauspieler, das hat mit, der ist kein guter Muslim. Ha? Subhanallah. Und jetzt, wenn ich überlege, der hat mit Islam nichts zu tun gehabt. Nicht wegen diesem Hotdog, ja, sondern wegen seinem Kufr. Allahu Mustaan. Nächster Kapitel, Barakallahu Fikum, Babu Mizahi Ma Sabi. Ja, der Kapitel über Spaß machen mit einem kleinen Kind. Dass du mit kleinen Kindern so Spaß machst, dass du mit denen so spielst und so. Ja, ist das erlaubt? Ist das von Sunnah? Es ist von Sunnah. Es ist erlaubt und es ist eine schöne Sache und eine das gehört zum Achlag der Muslime. Dass sie ihre kleinen Kinder, dass sie mit denen so spielen und so. Versteht ihr, wie Barakallahu Fikum? Ja? Damit die Kinder die Liebe der Erwachsenen spüren. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wenn er erwachsen wird, dann kann ein Schalotara, keine Ahnung, ein Soldat werden oder ein Offizier oder was weiß ich was. Aber seine Kindheit darf er ausleben, darf er spüren, er darf spielen. Verstehst du mich, Barakallahu? Fikum, Ayo, Anas ibn Malik sagt, Kana Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam layukhalituna. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war immer mit uns, also zusammen. Yukhalituna, yani ikhtilat. Das, was wir vorhin gesagt haben. Vermischt. Der Prophet hat sich mit uns vermischt. Er sieht Kinder, eine Gruppe von Kindern, der Prophet Sallam geht in diese Gruppe rein. Ja, und tut mit denen so, als ob er einer von ihnen sei. Ja, nimmt einen Kafir, der so ist. Okay, es gibt viele Kuffar, zweifellos, die diese Insaniyah haben im Herzen. Und also Rahme zu Kindern und so. Ich rede nicht von den Priestern. Das ist das ganz anderes. Ja, das ist was. A'udhu Billah. Kafirahumullah, diese Mujrimin. Allah. Ja, sondern Menschen, die versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Aber es gibt auch andere Arten, also von Kuffar. Er würde niemals in der Nähe der Kinder kommen. Wie zum Beispiel die Leute der Jahiliyyah, die Mushrikin in Mekka. Wie der eine sagte zum Propheten, ich habe 10, so, er hat den Propheten gesehen, wie er ein Kind küsst. Ja? Ein kleines Kind, also sein Enkel, Hussein. Und der sagt zu ihm, Rasulullah, ich habe 10 solche, also solche 10 Kinder. Ich habe noch nie eins von denen geküsst. Und der Prophet sagt, ich bin nicht schuld, dass Allah die Rahma aus seinem Herzen rausgenommen hat. Ich bin nicht schuld. Oder wer ist schuld, dass Allah dir die Gnade aus dem Herzen, aus deinem Herzen rausgenommen hat? Du bist ein Mensch ohne Gnade, du bist ein Mensch, dein Herz ist wie Stein, subhanallah. Ja? Einer sagt, der Prophet hat sich mit uns vermischt. Der Prophet sieht Kinder und kommt zu den Kindern und begrüßt sie, grüßt die Kinder. Ja? Als Erster, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte, sondern die Kinder grüßen als Erste die Erwachsenen. Oder der jünger ist, grüßt den, der älter ist. Auch wenn es ein Jahr oder 2 Jahre ist. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Weil der Professor mir sagt, Yusallimu as-sagiru al-kabir. Der Kleine, der Junge, grüßt den, der älter ist. Wa qalilan ala kathir. Und eine kleine Gruppe, die begrüßen die größere Gruppe. Ja? Walmaru ala qa'idin, und der vorbeigeht, grüßt den, der sitzt. Ha? Alles? Das ist, alhamdulillah, klar. Aber der Professor kommt zuerst zu den Kindern und grüßt sie, ha? Und so weiter, und so weiter. Barakallahu fikum. Also einer sagt, der Professor hat sich mit uns vermischt. Hatta yakulu li achin li sagir, ya aba umayr, ma fa'al an nugayr. Ha? Sogar der Professor zu meinem kleinen Bruder, Enes sagt, der Professor hat zu meinem kleinen Bruder gesagt, ja, aber Umair, ma fa'ala nugayr. Ja, Abu Umair, Nogair, Abu Umair, dieser Abu Umair, hat einen Vogel gehabt, ein kleines, kleines Vögelchen, ja, wie ein Spatz oder sowas, oder wie ein Kanarienvogel. Ja. Und es wird überliefert, dass die Sahaba, nicht alle natürlich, damit man das nicht falsch versteht, sondern es gab viele Sahaba, sie hatten solche Vögel im Käfig. Ja. Ja, es gab Sahaba, die hatten Vögel im Käfig. Ja, und dieser Abu Umair, der Bruder von Anas, hat so einen Vogel gehabt und hat mit ihm gespielt. Mit diesem Vogel. Hat mit ihm gespielt und so. Und eines Tages kam der Professor immer zu ihm und der Vogel war tot. Ja? Der Vogel war tot. In einer anderen Überlieferung wird erwähnt, Abu Umair hat überhaupt diesen Vogel nicht mehr gehabt. Es war nicht bei ihm. Und der Professor sagt zu ihm, ja, Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Das reimt sich sogar. Abu Umair, was ist mit dem Vogel passiert? Ja? Manche also machen Tafsir von dieser Hadith und sagen, Abu Umair, was hat dieser Vogel denn getan, dass du ihn erwürgt hast oder dass er jetzt tot ist? Ja? Der Professor hat mit ihm gelacht und gesagt, ja, Abu Umair, wo ist dein Vögelchen? Was hast du damit angestellt? Verstehst du nicht, Barakallahu? Fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allgemein dieses Kapitel, wie man sich mit den Kleinen, wie man die Kleinen behandelt, ja? Wir haben darüber viele Sachen erwähnt, oder nicht? Schon früher haben wir viele Sachen erwähnt, aber inshallah ta'ala, vielleicht sollten wir einen Vortrag darüber machen, mit Allahs Tabarak, vielleicht erlauben es. Nächstes Kapitel ist Babu Husnil Khuluq, das Kapitel über das schöne Benehmen, das allgemein schöne Benehmen und wie viel das gute Benehmen wert ist. Ja? Wie viel das gute Benehmen ist. Abu Dardara dann sagt, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, es gibt nichts, das schwerer ist, am jüngsten Gericht. Es gibt nichts, was, also das, keine Tat ist schwerer auf der Waage am jüngsten Gericht als Husnul Khuluq, als das schöne Benehmen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wieso ist das so? Ja, ich habe das schon einmal erwähnt. Na? Diesen Hadith haben wir in vielen Vorträgen gehört. Oder nicht? Wer hört zum ersten Mal diesen Hadith? Okay, ihr müsst nicht sagen, aber. Okay? Aber dieser Hadith ist fast jedem von uns bekannt. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nichts, keine Tat ist schwerer an der Waage, am Mizan, Yom al-Qiyama, als Husnul Khuluq. Ja? Inshallah, Allah, dieses Kapitel, es gibt viele Hadithe, also Imam al-Bukhari, die er hier erwähnt hat, sind alle sahih, oder? Also, die sind alle sahih, na. Zum Beispiel, nennt mir irgendeine gute Tat. Ja? Irgendeine. Ja? Kennt ihr keine? Nee, Springt ihr Glas Wasser. Ah, zum Beispiel Spende, Beten, Fasten. Hajj, Dschihad. Ja? Problem des Bruders aufnehmen. Und so weiter und so weiter. Für alle diese Taten gibt es manchmal Entschuldigungen oder Hürden. Du kannst sie nicht verrichten. Zum Beispiel das Spenden. Kannst du immer spenden? Nein. Manchmal bist du arm, manchmal hast du nichts zu spenden und dann kannst du nicht spenden. Ja? Fasten. Manchmal bist du krank, du kannst nicht fasten. Hajj, du bist gebrechlich, du bist alt oder du hast kein Geld oder die Reise ist gefährlich, du kannst nicht Hajj machen. Ja? Al-Jihad, du kannst nicht in den Jihad gehen, aus dem oder anderen Grund. Ja? Alle diese guten Taten, ja, es könnte möglich sein, dass du sie nicht verrichten kannst. Aber bei Husnul Khuluq, das gute, schöne Benehmen, was könnte hier eine Entschuldigung sein, dass du kein gutes Benehmen hast? Was? Geistige Störung, einer, der geistig gestört ist, ist überhaupt nicht verpflichtet, irgendwas zu machen. Er muss nicht beten, er muss nicht Wudu machen, er muss nichts. Einer, das ist also kein gutes Beispiel. Ja? Gibt es eine Entschuldigung, dass man ein schlechtes Benehmen hat? Nein. Krankheit, Armut, Altersschwäche, keine Ahnung, es gibt keine. Deswegen ist das gute Benehmen so gefährlich, weil du hast keine Entschuldigung. Ja? Allah fragt dich, wieso hast du nicht gespendet? Ich hatte nichts. Ich habe nichts gehabt zu spenden. Wieso hast du nicht Hajj gemacht? Ich konnte nicht Hajj machen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß die Antwort. Warum bist du nicht in Dschihad gegangen? Ich konnte nicht, aus dem und dem Grund. Warum bist du, wieso hast du nicht gebetet? So und so und so. Ich war krank, mein Bein war gebrochen, gebetet im Sinne, im Stehen oder in der Moschee. Und so weiter und so weiter. Für alle diese Sachen gibt es verschiedene Entschuldigungen. Könnte es Entschuldigungen geben. Aber wenn jemand dich fragt, Abdallah, Mohammed, wieso hast du nicht ein gutes Benehmen gehabt, du als Muslim? Was wirst du sagen können? Es gibt keine Entschuldigung. Deswegen ist dieses das schöne Benehmen dieser Akhlaq so gefährlich. La haula wa la quwwata illa billah. Man kann sich nicht ausreden. Es gibt keine Ausrede für das. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu überliefert und sagt: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. Der Prophet صلى الله عليه وسلم war nie unartig oder pervers oder dass er sein Dingszeug geredet hat. Wie nennt man das? Obszönes? Ja, das ist nur ein. Echt? Nein, fahrischer ja nicht. Das war echt. Echt? Das ist ein perverses und unverschämtes Gerede. Der Professor war nie unverschämt. Der Professor war nie unverschämt, dass er unverschämtes geredet hat, alayhi salatu wassalam, und er hat immer zu uns gesagt, die Besten von euch sind die mit dem schönsten Benehmen. Die Besten von euch sind die mit dem besten Benehmen. Der Professor sagt auch in einer anderen Überlieferung, die unter euch, die mir am nächsten stehen, sind die mit dem schönsten Benehmen. Und die am weitesten von mir entfernt sind, sind die mit dem schlechtesten Benehmen. Je besser dein Benehmen ist. Also was heißt da, was ist schönes Benehmen? Ja? Wenn jemand dich fragt, was ist schönes Benehmen? Wie würdest du ihn das definieren? Also mit wenigen Worten. Ja? Also einer mit einem schönen Benehmen. Was ist da? Einer? Sunna, mein Lieber, Sunna. Sunna tu Rasulillahi sallam. Aywa. Wenn du sagst, der Mann ist wirklich ein Sunni, er befolgt den Koran und Sunna. Ja, was bedeutet das? Ja? Er ist ein Mensch mit guten Akhlaq. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er hat ein schönes Benehmen. Weil es gibt auch dieses verlogene schöne Benehmen. Ja? Dieses verlogene, diese Munafikin Benehmen. Ja? Er kommt, weißt du, in die Moschee so. Du glaubst, er ist bescheiden, weißt du, er guckt so weg, weißt du, und tut so, als wäre er krank oder irgendwas. Das ist nur Spielerei. Sei normal und du wirst ein schönes Benehmen haben. Einfach normal sein, subhanallah. Normal sein. Wenn es lustig ist, ist es lustig. Wenn es traurig ist, dann ist es traurig. Ja? Aber nicht diese Schauspielerei. Er tut so, weißt du, als wäre er krank, geht durch die Moschee, so. Und danach, wenn du auf die andere schaust, wenn ihn niemand zuschaut, Minimum ist der Rolle. Allahumstan. Ich kann schon. Was heißt da verstehen? Wenn jemand geraucht hat, sein Leben lang. Ja? Ich kann schon verstehen, dass es ihm schwer ist, dass er aufhört. Ja? Das kann man verstehen. Der Shaitan hat ihn richtig eine fette Spritze verpasst. Nicht nur einmal, sondern die letzten 10 Jahre. Das kann man verstehen, dass es schwer hat, aufzuhören. Aber wir können es nicht verstehen und wir wollen es nicht verstehen, dass er es gar nicht versucht. Ja? Wir können es nicht verstehen, dass er das auf die leichte Schulter nimmt. Das können wir nicht verstehen. Ja? Wir können es nicht verstehen, dass er gar nicht darüber nachdenkt, dass Allah ihn fragen könnte über diese Sache. Über Zigaretten zum Beispiel. Das ist ein einfaches Beispiel. Viele Leute haben in der Jahiliyyah geraucht. Was soll er machen? Jahil hat geraucht. Dann hat er Islam angenommen und kann damit nicht aufhören. Ja? Er lügt sich selber an. Ja? Er lügt sich selber an, wenn er sich nicht aufhört. Er lügt sich selber an, aber ich sage, wir können es verstehen, dass er es schwer hat. Aber wir können es nicht verstehen, dass er gar nicht versucht aufzuhören. Versteht ihr mich? Wenn du sagst, das ist haram, alle islamischen Gelehrten sagen, also Rauchen ist haram. Alle islamischen Gelehrten. Es gibt keinen einzigen Gelehrten, der sagt, Zigaretten sind halal. Oder Mekruh. Wer ist mit diesem Schwachsinn gekommen, Mekruh? Leute, die selber rauchen. Ja? Und das hat kein Gelehrter gesagt, sondern das haben Hodjas gesagt. Und Hodjas sind keine Gelehrte, sondern das sind Leute, die für Geld vorbeten. Ist aber kein Alim. Er betet für Geld. Er ist oben vorne in Mihrab, oder er klettert freitags auf Mimber und macht einen Vortrag und dafür bekommt er Geld und fertig. Er ist kein Gelehrter. Er ist einer nicht, der ein Alim ist, ein Sheikh. Versteht ihr mich? So, wir reden hier von Ulema, von Gelehrten, die Wissen haben, die Koran und Sunnah wissen, die Mazahib, die vier Mazahib kennen. Die kennen Mazahib al-Hanafi und Hanbali und Shafi und Maliki und andere Mazahib. Sie haben das Wissen, sie haben Usul. Sie kennen sich mit Fiqh aus. Ulema. Finde hier einen, dass er sagt, Zigaretten sind Mekruh oder Zigaretten sind, keine Ahnung, ne? Yusuf al-Khardawi zum Beispiel, ja? Yusuf al-Khardawi, ihr wisst, wen ich meine. Er sagt, Zigaretten sind bin Ijma haram. Es gibt keinen, der sagen kann, Zigaretten werden erlaubt oder Mekruh. Ja? Und was bedeutet eigentlich Mekruh? Ja? Unerwünscht ist falsche Übersetzung von Kerahie. Was bedeutet eine Akrahu Shay? Ja. Ich verabscheue es. Akrahu. Ich hasse es. Ich verabscheue es. Es ist Mekruh. Es ist hässlich. Es ist ekelhaft. Und ich sage, es ist nicht haram, es ist Mekruh, es ist ekelerregend. Sagst du, mashallah, das ist Fiqh in Din. Du verstehst die Religion. Schwachkopf, wallahi, ich finde keine andere Aussage, subhanallah, das Schwachköpfe. Ja? Und meistens, ein anderer Hodja, ich habe hier von dem Hodja erzählt, Shaitan Hodja. Er raucht Zigarette vor der Wusche und einer sagt zu ihm, Hodja, ich habe gehört, Zigaretten sind haram. Ich sage, was? Siehst du, dass ich rauche? Sag ja. Sag, na, wie kann es dann haram sein, wenn ich rauche? Ich sage, mashallah. Das ist Beweisführung. Also er beweist auf eine sehr glaubwürdige Art und Weise. Siehst du, dass ich rauche? Sag ja. Ich sage, na, wie soll es dann haram, wenn ich rauche? Oh, wer bist du? Jibril? Oder Mikael? Oder irgendein Prophet? Oder Wali? Oder was weiß ich was? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi, so eine Art von Menschen sind richtige Shayatin. Anstatt dass er sagt, du hast recht, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir erleichtern, dass ich damit aufhöre. Er hat einen guten Schritt gemacht. Schritt, dass er zugegeben hat, dass es haram ist. Und jetzt, inshallah, kommen wir zu der zweiten Phase. Keine Ahnung, wir schicken ihn zu einer Therapie, Akupunktur soll er machen. Soll er sich stechen lassen, vielleicht hört er auf. Oder keine Ahnung, wir schicken ihn zu einer anderen Therapie. Inshallah, er wird aufhören. Aber wenn er sagt, das ist nicht haram, dann besteht für ihn keine Hoffnung, dass er jemals aufhört. Und wenn er aufhört und sagt, nein, ich will nicht mehr Zigaretten rauchen, weil das ist, ich will es nicht mehr. Ja? Ich will meine Gesundheit schonen. Hat er eine Belohnung dafür? Hat keine Belohnung. Er hätte für Allah, im Namen Allahs hätte er aufhören sollen. Hat aber nicht. Innama al-a'malu binniyat. Die Taten sind entsprechend der Absicht. Warum machst du etwas? Warum machst du es nicht? Ja? Er sagt, na, ich will mit diesem Mädchen nichts zu tun haben, weil dieses Mädchen, meine Mutter erlaubt mir nicht, dass ich mich mit ihr treffe. Du denkst wirklich, du bekommst eine Belohnung von Allah, Allah, Allah, du bekommst sie nicht. Du hättest dich von diesem Mädchen trennen sollen, weil Allah das von dir verlangt. Allah ist zufrieden nur mit Beziehungen, die der Scharia entsprechen. Also Beziehungen zwischen Mann und Frau. Ja? Wenn du sie verlässt, dann für Allah. Wenn du sie heiratest, dann für Allah. Und so weiter und so weiter. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir hören hier auch schon, das ist schon Azan, gell? Ich meine, bei mir ist schon, aber angeblich dem Kalender nach.